sind, denke ich, nur wir Banger rebellieren. Yeah, ich spitte die Flows, yeah, ich ficke die Hoes, yeah, ich spiele die Shows auf die linke Tour, mit Summer Jam, der Mai wird brutal. Mein Album ist 1A, einfach genial. Oh God. Eure Lieblingsrapper gehen jetzt auf Amazon, bestellen Banger rebellieren und pumpen dann mein Baba Flow. Ab in das Café, wir spielen eine Runde, bischte, bischte. Ich pack mir den Hintern ab in den Puff, die Gewinnteilung ist 50-50. Rapper wollen ein Ticket nach oben, aber der Bus ist schon weg, denn ich spiel russisch Roulette. Jetzt ist Schluss mit dem Rest, Ich alleine entscheide, wann du reden darfst, wann du wieder in deine eigene Gegend darfst, wann du sterben musst und wann du leben darfst, wann du kommen und wann du wieder gehen darfst. Und wenn ihr wirklich denkt, Casey Rebell, damn, habt ihr euch geschnitten, so wie Tokyo Hotel Fans, das ist noch gar nix. Dritter, fünfter, mein Album erscheint und fickt